In den nördlichen Gebieten der Demokratischen Volksrepublik Korea wurden nur in 2 Monaten rund 11.900 schöne Wohnungen gebaut. Diese Veranstaltungen zum Einzug in die neuen Wohnungen in den nördlichen Katastrophengebieten fanden am 19. und 20. November vor Ort statt. Die stellvertretenden Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Kim Gi-nam, Choi Tae-bok, Lee Soo-young, Kim Pyong-hae, Lee Man-gon, Oh Soo-young, Kwak Bom-gi und Kim Yong-chol, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Bewohner der Überschwemmungsgebiete, die leitenden Mitarbeiter der Truppen der koreanischen Volksarmee und Einheiten der Gesellschaft, die Angehörigen der Volksarmee und der Baustoßtruppen, die am Bau beteiligt waren, nahmen an den Veranstaltungen teil. Nach den Gratulationsreden von stellvertretenden Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas wurden den Bewohnern der Katastrophengebiete die Wohnungseinzugsgenehmigungen verliehen. Dann gab es Reden. Die Redner äußerten ihren Willen dazu, die großen Fürsorgen von Marschall Kim Jong-un tief zu beherzigen, in der gesamten nationalen Generaloffensive für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas neue Wunder und Heldentaten zu vollbringen und somit die sozialistische Heimat, das schönste Land des Volkes in der Welt, weltberühmt zu machen. In der Stadthörung und den Kreisen Musan, Yunsa, Onsong, Gyeongwon und Gyeonghung zogen die Bewohner in den neuen Wohnungen, in den neuen Straßen und Dörfern ein. Die stellvertretenden Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas besuchten die in die neuen Wohnungen eingezogenen Familien. Die Bewohner bekamen kostenlos die neuen Wohnungen, in denen die Lebensbedingungen wie Lebensmittel und Brennstoff genügend zur Verfügung gestellt sind. Mit ihnen teilten die stellvertretenden Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas die Freude und übergaben ihnen zur Erinnerung die Bedarfsartikel, die sie mitbrachten.